Hallo. Hallo. Hallo, Omi. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Okay, das haben wir, das haben wir. Und hallo, Maya. Hallo, hallo. Macht mal das Handzeichen. Klappt das? Sehe ich das? Ja, ihr blinkt. Ihr blinkelt herum. Okay. Ja. So, ich Marker setze. Achso, kann ich mir wen auch machen. Kannst du nicht machen, wenn wir sagen, ich muss dringend Pipi-Pause machen, oder? Ja, wenn halt, wenn ihr sagt, wir müssen mal unterbrechen, dann drückt das. Ich sehe das dann ja auch dementsprechend. Mhm. Okay. Okay. Wenn wir sonst nichts haben, dann drücke ich jetzt gleich auf Aufnahme. Ich habe jetzt das Intro noch gerade eben. Ich mache dann das Intro trotzdem schon mal rein jetzt hier. Ich muss das ja bei den anderen Folgen manuell noch dazu machen, aber dann spare ich es mir wenigstens einmal. Ich drücke mal auf Aufnahme. Hallo und schönen guten Tag zu Questcast, der neuen Folge Questcast. Hallo, hallo, die Janusgesellschaft steht an und wieder habe ich mir tapfere Investigatorinnen eingeladen, die dem Ganzen mal auf den Grund gehen wollen. Hallo Esa, hallo Romy, hallo Maya. Hallo. Hallo. Und alles gut, alles fit, alles schön? Ja, alles super. Bin gespannt. Aufgeregt. Ach, brauchst du gar nicht sein. Das ist, du bist ja, wenn du ja schon zumindest, wie du sagtest, Cthulhu gespielt hast, dann, das ist ja die Hälfte der Miete. Da weiß man ja schon. Das ist ja alles schon okay. Ja, wir heute in leicht anderer Runde. Ich habe ja vor, dass wir das Ganze in eine andere Struktur, in eine festere Struktur bringen. Deswegen gehen wir ein bisschen in Richtung Janusgesellschaft. Ansonsten wird das nämlich auch ein bisschen komisch, wenn wir das 20. Mal die Leute in eine dunkle Höhle steigen und da den Dunkelmonster zerschießen, einfach nur, weil sie Bock haben. Das ist dann eher schon komisch. Wir haben ja auch neue Charaktere. Da ist es ja so. Ja, eigentlich könnt ihr das mal dann vorstellen. Esa, du kannst ja mal noch mal eine Auffrischung geben. Dich kannte man ja schon aus einem anderen Abenteuer, nämlich welches auf dem YouTube-Kanal ist, was allerdings, ich weiß noch nicht so richtig, ob wir das hierfür noch mal als Prequel einschieben, aber du kannst ja noch mal ganz kurz einen Überblick zu deinem Charakter geben, den Zuhörern. Ja, ich spiele erneut Dr. Eva Blackstone. Ich habe diesen Charakter zum allerersten Mal gespielt, meinem allerersten Pen and Paper und werde ihn weiterspielen. Ich bin Forensikerin oder auch Gerichtsmedizinerin. Mein Alter halte ich gerne geheim. Das muss niemand wissen. meine Wohnsitz ist an der Nordsee. Ich komme aber ursprünglich aus London. Das führt bei mir aber nicht an. Mein Deutsch ist quasi perfekt. Mein Markenzeichen quasi, was ich mit mir herumtrage, ist Skalpell und Lupe. Das ist quasi berufsbedingt. Ich kann mir da nicht helfen. Ja, genau. Und ich hatte eben mit zwei Mitstreitern, die mir anfangs irgendwie doch eher widerspenstig erschienen und die ich auch nicht so toll fand, hatte ich mystische Begegnungen und komische Dinge mit der Farbe Gelb. Was das Ganze auf sich hat, da gehen wir nochmal zwischendurch ein bisschen drauf ein. Noch irgendwas vergessen, oder? Ich habe so ein bisschen Geld. Ach, das hilft ja auch. Ist ja auch schön. Okay, Romy, wen spielst du? Also ich spiele Paul Hummel. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich einen männlichen Charakter spiele. Von daher bin ich mal gespannt. Das allererste Mal oder das allererste Mal in einer Aufnahme? Nee, insgesamt tatsächlich. Oh, krass. Ich spiele ja schon ein paar Jahre Pen & Paper, aber ich habe tatsächlich noch nie einen männlichen Charakter gespielt. Und dann so ein cooler Name auch noch. Und dann, ja, dann ist es Paul Hummel, Bibliothekar aus Essen. Ja, genau. Geboren in Essen, wohnt in Essen, 35 Jahre alt. Genau, Bibliothekar ist er. Und er ist an vielen Dingen interessiert. Also generell ist er einfach sehr wissbegierig und liest einfach sehr viel, sehr gerne. Auch über verschiedenste Wissenschaften, beschäftigt sich irgendwie auch mit Latein, mit Naturkunde, mit Naturwissenschaften und so weiter und ist halt auch in dem einen oder anderen Buch schon ja auf das Thema Okkultismus ein bisschen gestoßen, wo er so Bücher irgendwie in der Bibliothek eingeräumt hat, die neu kamen oder da gestöbert hat und er ist an sich ein sehr freundlicher Mensch, eher zurückhaltend, ein Junggeselle und hilfsbereit, nicht der Mutigste, aber auch kein Feigling. Genau. Und als Kind war er sehr viel im Harz. Da haben die Großeltern seiner mütterlicherseits haben da gelebt. Die sind beide mittlerweile verstorben. Und da war er immer ziemlich viel im Wald unterwegs mit der Oma zum Pilze sammeln und mit dem Opa teilweise auch zum Jagen. Also er konnte sich da nicht so für begeistern, aber der Opa hat ihm da so ein bisschen was gezeigt. Und in dem Wald hat er mal als Kind hier und da so kleine seltsame Wesen gesehen. Die Oma hat die immer Feen genannt und gesagt, die sind ganz freundlich und er konnte sich jetzt so als Erwachsener nie erklären, was das war. Er hat es als Kind einfach so hingenommen. Ja, das sind Feen, aber was genau es ist, weiß er halt nicht. Genau. Und nachdem die Oma verstorben ist, hat er bei ihren Sachen noch so ein kleines Notizbuch gefunden, wo halt ja ziemlich viele Sachen drin waren, so über Kräuterheilkunde, Mondphasen und so weiter. Und da war auch noch so ein kleines Amulett dabei und er hat das so interpretiert, dass die Großmutter sich halt für diese, ja, für klassische Volksmagie, sag ich mal, interessiert hat. Und genau, und das findet er eben auch ganz interessant, da mehr drüber zu erfahren. Also ja. Hat er ja schon eine gewisse Expertise, schon ein gewisses Grund, eine Neugier. Es ist jetzt nicht so, als hätte er schon gegen Monster gekämpft oder so, ne? Das hat er alles noch nicht erlebt. Er hat halt mehr das theoretische Hintergrundwissen, dadurch, dass er halt ein paar Bücher studiert hat. Und Buch, was seine Oma halt eben hinterlassen hat, da auch noch von ihr eben Aufzeichnungen drin gefunden hat und dass er eben als Kind diese kleinen Wesen im Wald gesehen hat. Aber er hat jetzt noch nichts besonders Schreckliches oder so selber erlebt. Nur ist er halt in der Theorie da drauf gestoßen und ist eben sehr, sehr neugierig und möchte wissen, was davon ist quasi vielleicht wirklich real und was ist nur ausgedacht. Und genau. Okay. Maja, wen spielst du? Ich spiele Luisa Petit. Luisa Petit ist Privatdetektivin, eine gestandene Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann eine gemeinsame Detektei führte, die spezialisiert war auf Ehebrüche. Und leider verstarb ihr Mann, Marcel Petit, jedoch auf mysteriöse Weise. Man kann es sich nicht erklären. Es gibt Gerüchte, dass er angeblich von einem gehörnten Ehemann bei einer Affäre erschossen wurde. Es gibt auch Gerüchte, dass Luisa ihn erschossen haben soll aufgrund einer Affäre. Aber das ist natürlich alles gelogen. Es waren schwer mysteriöse Umstände und sie hat sich auf alle Fälle zur Aufgabe gemacht, denen nachzukommen. Nach ihrem Verlust des Mannes begleitet sie jedoch ein kleines Wesen, eine französische Bulldogge, die ihr auf Schritt und Tritt folgt, namens Mon Chéri. Und gemeinsam mit Mon Chéri lebt sie zurzeit in Straßburg. Sie ist eigentlich gebürtige Kölnerin, deswegen ist ihr Deutsch natürlich auch sehr gut. Aber da ihr Mann Franzose ist, ist sie zuerst nach Paris gereist und lebt seit kurzem in Straßburg. Das ist Luisa. Hm. Interessante Konstellation. Wir haben schon unterschiedliche Investigatorinnen und Investigatorinnen da. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt und auch bin erfreut, dass wir auch endlich jemanden mal dabei haben, der so ein bisschen, es ist jetzt kein Diss, aber mehr als ein Skalpell schwingen kann. Dass sie notfalls auch mal, dass ihr auch notfalls mal auch auf irgendwas schießen könntet, wenn euch irgendwas ärgern würde. Gut. Ja, also Paul kann auch ein bisschen schießen, weil er ja mit seinem Opa früher auf der Jagd war. Das also hilft. Er hat schon mal ein Gewehr in der Hand gehabt, aber er ist jetzt kein Profi. Naja, ich hatte jetzt auch nicht vor, ein wildes Schlacht- und Schießfest abzufeiern. Also, naja. Was kommt. Gut. Irgendwelche Fragen von euch noch, bevor wir loslegen? Nee. Okay. Let's go. Gut, dann fangen wir an. Ihr habt allesamt durch unterschiedliche Umstände eine Visitenkarte erhalten. Und diese Visitenkarte bekamt ihr unvermittelt. Ihr habt auch noch nicht von dieser Gesellschaft gehört und auch sonst. Würde jemand einmal kurz die Visitenkarte beschreiben, was er da sieht? Wenn die Zuhörer können ja die Visitenkarte nicht sehen, weil sie ja nur Ohren haben jetzt. Also wir haben eine Visitenkarte, die ein ausgewaschenes Olivgrün als Hintergrundton hat. Und wir sehen eine Münze darauf, mit zwei Gesichtern, die sich quasi voneinander abwenden, aber am Hinterkopf sozusagen verbunden sind. Und darunter steht eine Adresse, Kreienkamp 10, Hamburg. Also die Münze ist Silber. Genau. Ja, und das ist so in einem griechischen Stil, würde ich sagen. Ja. Die Einladung ist zumindest noch ausgesprochen worden. Also ihr habt die nicht einfach nur erhalten. Es gab zumindest noch mal eine förmliche Einladung von einem Herrn Korenschkin, so hat er sich euch vorgestellt. Meinte nur, dass ein Herr Hastings sich gerne mit euch treffen würde, da ihr gemeinsame Interessen verfolgt und dass ihr auch durchaus beide davon profitieren könntet. Und ihr seid alleine angereist soweit. Und ich würde gerne da starten mit Esa, also mit deinem Charakter. Muss ich noch so ein bisschen mit Ava wieder? Mhm. Genau. Gut, dass ich mir das nochmal an die Seite, damit ich das nicht so häufig vergesse. Ja, zu Luisa und zu Paul kommen wir gleich. Du bist soweit nach Hamburg gereist, bist der Einladung von Herrn Korenschkin soweit gefolgt, bist mit der Bahn angereist. Die Verbindung ist ja an sich ganz gut und wird ja auch immer weiter ausgebaut, so dass es auch von beispielsweise Berlin zu Hamburg und zurück eine sehr gute Anbindung oder eine schnelle Anbindung gibt. Und du hast eine Weile gebraucht, um den Kreienkamp 10 zu finden. Es ist, wie soll ich sagen, du stehst quasi davor, es ist halt eine Seitenstraße, nicht so dolle stark befahren. Und du merkst, dass der Kreienkamp 10, also dir hat ja keiner gesagt, was da genau ist. Und was du siehst, ist ein Fachwerkhaus, so in der Reihe, sind alles sehr eng. Auf den Straßen ist noch Kopfsteinpflaster. Es ist nicht mehr so viel auf den Straßen los. Hier und da noch ein Besuch, du bist ungefähr, ich sag mal, 18 Uhr, sowas um den Dreh dort angekommen. Und Kreienkamp 10 ist tatsächlich anscheinend eine Kneipe. Und dort siehst du ein Schild, ein altes, dunkles Holzschild, wo drauf steht Bierklause zum Hartmann. Was jetzt nicht unbedingt nach einer, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen komisch jetzt in dem Moment. Du stehst der Straße gegenüber. Vorne, die Haustür ist dann auch so eine dunkle, so ähnlich wie aus dem Holz von dem Schild. Mhm. Du siehst noch zwei, drei Fensterchen und stehst da jetzt auf offener Straße. Schnatternd kommen links und rechts ein paar Leute noch hin und her und siehst auch in der Zeit, wo du da stehst, niemanden in die Bierklause rein oder rausgehen. Mhm. Ganz kurz, welche Jahreszeit haben wir denn? Wir haben es ich sag mal Ende Herbst. Ah, wunderbar. Es liegt jetzt kein Schnee oder sowas, aber es ist schon zugig. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das dachte ich mir. Ja, auch. Perfekte Atmosphäre. Ja, ich habe eine etwas ungemütlichere Zugfahrt hinter mir. Ich finde das sehr toll, dass die Züge mittlerweile, dass die Bahnen immer besser ausgebaut werden, aber es ist einfach noch keine bequeme Art Reisen, aber es ist natürlich deutlich komfortabler und schneller als mit der Kutsche. Deswegen bin ich mit dem Zug angereist. Ich muss sagen, das Wetter, das kriecht mir gerade so ein bisschen in die Knochen rein. Ich bin kein Fan davon, Kneipen, die ich nicht kenne, besonders nicht, wenn sie Bierklause zum Hartmann heißen. Das klingt nicht nach meinem Etablissement. Aber ich bin durchgefroren, ich bin müde. Ich möchte einfach was Warmes trinken. Deswegen fasse ich mein Herz und gehe dort hinein. Und ungeachtet dieser ominösen Einladung bestelle ich erstmal einen Wein, um runterzukommen und noch eine heiße Suppe. Ganz kurz. Du hast gerade eben das ein bisschen so WLAN-Problematik. Ich habe mir mal einen Marker gesetzt. Kannst du dich eventuell noch irgendwo besser hinsetzen, damit du oder hast du irgendwie noch Steam oder sowas? So krick, ja. Kannst du dich irgendwie noch mit besser, irgendwo, wo besser WLAN ist oder Good Old Games, Steam und wie sie alle heißen, zumachen noch? Nicht, dass er dann zwischendurch anfängt zu laden? Nee, also bei mir läuft gar nichts im Hintergrund. Okay. Moment. Weiß nicht, ist Empfang ist eigentlich voll da. Müssen wir sonst halt mal gucken, wie wir damit dann umgehen. Wenn es da zwischendurch irgendwie Probleme sind, ist es natürlich schöner, wenn man dann eine wirkliche Kabelverbindung hat. Aber du sagst, das dauert ja noch einen Moment. Aber nicht so weht. Kriegen wir irgendwie hin. Ich kann das sonst auch nochmal irgendwie wiederholen, aber dann geht mir sicher die Hälfte flöten. Ja, wiederhol's ruhig nochmal. Dann setzen wir da an, wo ich meinte, du stehst halt gegenüber von der Straße. Dann machen wir das nochmal. Okay. Dann probiere ich das nochmal zu rekonstruieren. Okay. So, ich stehe gegenüber von diesem Fachwerkhaus. Ich habe die Adresse nach langem Suchen endlich gefunden. Ich bin heute mit der Bahn angereist. Ich bin Fan von diesen Bahnen, da sie nicht so ungemütlich wie Postkutschen sind. Aber ja, es doch etwas länger gedauert. Ganz so bequem ist es natürlich auch nicht. Es ist schon so ein bisschen dämmerig. Die Kälte kriecht mir in die Knochen und ich bin müde. Ich sehe dieses Schild, was nach Kneipe klingt. Bierklause zum Hartmann, das klingt für mich nicht einladend. Das ist nicht meine Art von Etablissement, die ich normalerweise zu besuchen pflege. Heute ist mir das aber egal. Ich bin einfach müde und durchgefroren und ich möchte gern was Heißes. Deswegen gehe ich in diese Bierklause hinein und werde mir einen Wein bestellen und eine heiße Suppe dazu, um Herz und Seele zu erwärmen. Okay. Du ziehst soweit die Tür auf und siehst eine recht düstere, nicht wirklich einladende Bierklause oder auch Kneipe. Und der sogenannte Hartmann steht auch hinter der Theke, ein glatzköpfiger Mann mit einem buschigen, ungepflegten Bart. Putzt seine Gläser. Es sind zwei weitere Gäste nur da, die sich einen Eckplatz weit weg von der Theke und vom Hartmann soweit gesucht haben, die beide ebenfalls auch an einem, sich wohl ein Getränk schon bestellt haben, blieben aber wohl anscheinend aus irgendwelchen Gründen bei Wasser. Und du kannst ihn ganz normal begrüßen und deine Bestellung soweit ihm durchgeben, dass du gerne einen Wein hättest. Und der Hartmann nimmt das Brummeln auf, ohne jegliche Freundlichkeit, ohne irgendwie, dass er ein nettes Gesicht mal machen würde. Und noch nicht mal, dass du wirklich Wörter von ihm wahrnimmst, nur so ein nicht es kommt nicht wirklich was bei rum. Und wartest da jetzt dann dementsprechend, dass du vielleicht das bekommst, was du dir bestellt hast, und siehst dort, wenn du dich halt umdrehst, um ein bisschen noch weiter zu gucken, ein Mann und eine Frau, die sich wohl auch nicht sonderlich kennen. Und das sind, das weißt du natürlich noch nicht, aber es sind Paul Hummel und Luisa Petit, die ungefähr vielleicht 10 Minuten vorher eingetroffen sind. Was, worüber unterhaltet ihr beiden euch? Ich möchte Herrn Hummel gerne über die Vorzüge eines Ford T-Modells überzeugen. Ich bin nämlich natürlich angereist nach Hamburg mit meinem eigenen Wagen. Natürlich über mehrere Tage, weil die ja noch nicht ganz so schnell sind. Aber ich bin absolut begeistert und überzeugt davon, dass das Automobil das Ding der Zukunft ist. Es wird sich durchsetzen. Gerade dieses Modell. Und das, da möchte ich Herrn Hummel von berichten. Ja, also ich höre mir das sehr interessiert an. Ich bin auch ein sehr höflicher Mensch, von daher würde ich mir eigentlich fast alles anhören. Ich persönlich habe kein Auto und habe auch noch nicht so viel Erfahrung mit Autos. Bin bisher meistens mit Pferdekutsche und Bahn unterwegs gewesen, aber bin schon interessiert daran. Und ja, ich glaube, dass ich mir das vielleicht gar nicht unbedingt so direkt leisten könnte. Als einfacher Bibliothekar bin ich jetzt nicht reich, aber ja, vielleicht komme ich ja irgendwann mal in den Genuss dazu, da mitzufahren und mir das mal anzuschauen, wie das so ist. Eva, du kannst auch das Gespräch soweit mithorchen. Also von der Distanz her kannst du da ohne Probleme jedes Wort verstehen und kannst da jederzeit mit einsteigen. Ja, also ich bin zwar müde und abgemüht, aber das Wort Auto hat mich tatsächlich aufhorchen lassen. Ich bin ja jetzt selber nicht ganz unbedarft. Also ich habe ja schon ein bisschen Geld und bin auch durchaus neueren Erfindungen gar nicht abgeneigt. Ich bin ja sehr progressiv unterwegs. Ich habe auch Autofahren gelernt, habe aber noch kein eigenes Auto. Deswegen höre ich da so interessiert mit halbem Ohr zu. Schaue mir das so ein bisschen an und denke so, also im Gegensatz zu dieser ungemütlichen, dunklen Kneipe wirken die beiden doch irgendwie schon wie Menschen, mit denen man sich eventuell vielleicht ein bisschen unterhalten könnte. Im Gegensatz zum Herrn Hartmann auf jeden Fall, ja. Ist auch keine hohe Kunst, aber also sie sprechen in ganzen Sätzen, das erscheint mir schon mal sehr sympathisch. Deswegen schaue ich immer wieder so ein bisschen rüber und versuche so ein bisschen das Gespräch zu verfolgen. Und kann dann irgendwann nicht umhin, mich einzuschalten. Guten Tag. Hallo, entschuldigen Sie, dass ich hier so reinplatze. Ich habe gehört, Sie unterhalten sich über Automobile. Das ist vollkommen richtig. Kommen Sie doch dazu. Ach, sehr nett. Sie sind also interessiert an Autos. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Herr Hummel, ich denke, ich werde ihn noch überzeugen, aber ich glaube, noch kann ich noch keine große Begeisterung spüren. Vielleicht habe ich ja endlich das Glück, mich mit jemandem zu unterhalten, der die Begeisterung teilt. Ja, wissen Sie, ich finde Autos schon interessant, aber ich muss einfach noch mehr darüber erfahren und ich habe einfach kein eigenes Auto, deswegen kann ich da gar nicht so mitreden bisher, aber ich höre sehr interessiert zu. Ach, ich glaube, Automobile werden sich durchsetzen. Das ist der nächste logische Schritt in unserer Entwicklung. Ich kann mir kaum anderes vorstellen. Und es ist so viel bequemer, damit zu reisen. Sie müssen unbedingt, wissen Sie was, wir müssten uns unbedingt einmal verabreden und ich nehme Sie einmal mit meinem Wagen und dann können wir das einmal gemeinsam genießen. Der Herr Hartmann haut währenddessen recht unsanft einen Becher mit dunklem Wein dir auf den Tisch, Eva, und gibt wieder irgendeinen Laut von sich, der sowas wie hier sein könnte. Kann man sich nicht so genau denken. Und steuert dann auch wieder, ohne dass er auch überhaupt irgendwie gleich schon Geld haben will, also anscheinend rechnet er damit, dass er schon wahrscheinlich mehr trinkt, steuert er wieder seinen Platz hinter der Theke an. Ja, ich nehme diesen Becher und schaue leicht angewidert rein. Also es ist Wein. Es ist Wein, aber es ist halt, also, ja. Naja, wird wohl nicht so toll sein, in dem Geruch zu urteilen, den du recht schnell wahrnehmen kannst. Ein bisschen sauer. Also ich bin es gewohnt, dass Wein in hübscheren Gläsern serviert wird. Deswegen bin ich da etwas pikiert. Aber Wein ist Wein und Wein dient in dem Moment nur einem Zweck. Und ich stürze den halben Becher hinunter. Und ein trauriger, aber doch pelziger Geschmack macht sich in deinem Mund breit. Also ob es nur Wein ist, sei dahingestellt. Pelzig lässt jetzt viel Spielraum für andere Möglichkeiten. Ja, ich schmatze so ein bisschen so. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob diese Gefäße hier so sauber sind irgendwie. Ja, also ich hatte auch schon besseren Tee, um ehrlich zu sein. Ja, die Hitze tötet wenigstens alles ab, was darin noch. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich das bestellt habe. Bei Tee. Da wurde das Wasser zumindest mal aufgekocht. Als ihr euch umguckt, oder falls ihr euch zwischendurch mal im Gespräch mal umguckt, ich mag euch ein bisschen den Raum noch weiter beschreiben. Ihr habt hinter der Bar, habt ihr noch eine Tür, die in der der Hartmann ab und an mal verschwindet. Wohl ist das so eine Art Lager, wo er noch mehrere Becher oder Getränke lagert. Dann ist daneben noch eine Tür mit einem kleinen Blechschild, wo WC dran steht. Und eine dritte Tür, die quasi euch, das sind alles, also hinter der Theke sind die drei Türen hintereinander so aufgereiht. Und eine dritte Tür, die vielleicht in den Keller führt oder irgendwie in Privaträume vom Hartmann oder sonst irgendwie was, auf jeden Fall. Da verschwindet, ist er bisher nicht verschwunden. Auf die Toiletten jetzt auch nicht, aber ab und zu im Lager. Fenster draußen, wenn ihr rausblickt, hat ein bisschen, nieselt ein bisschen und mal ein bisschen stärker, es windet auch so ein bisschen. Ich habe ja durchaus mal gehört, dass in Hamburg immer dieses Wetter ist, insofern ist das ja nicht so abwegig. Und es sind keine anderen Gäste da, es sind auch nur, sagen wir mal, dieser runde Tisch, an dem ihr sitzt, in der Ecke. Und so ein paar Plätze an der Theke und halt dieses schwache Licht. Und es wirkt irgendwie so, als ob das gar nicht, als ob der Hartmann irgendwie gar nicht so Interesse hat, der beste Schankwirt Hamburgs zu werden. Ja, wahrscheinlich wurde dieser Treffpunkt auch nicht zufällig gewählt. Denke ich mal. Vielleicht war das vorher schon klar, dass da sonst außer uns niemand hinkommt. Luisa, würfelst du mal bitte Ich würfle. Weil du dich, weil du einen Geistesblitz hast, mal auf Idee. Da haben wir gleich auch mal eine Probe mal getestet. Ich habe gar keine Idee. Ich habe eine 82 gewürfelt und denke, dass Moncherie unbedingt noch ein bisschen Wasser bräuchte. Aber an mehr denke ich eigentlich gar nicht. Ach stimmt, das Hündchen ist ja auch noch, ist ja neben dir, sitzt auf deinem Platz oder ist es immer in dem Rucksack versteckt oder? Nein. Moncherie liegt natürlich unter dem Stuhl und schnarcht da ziemlich laut vor sich hin. Aber ich habe keine Idee. Also bei einer so unkreativen Umgebung kann ich nicht auf eine Idee kommen. Okay. Was macht ihr aus der Situation? Ich habe ja immer noch so ein bisschen diesen ekelhaften, pelzigen Weingeschmack im Mund und sinniere so ein bisschen und überlege ja nochmal, warum ich eigentlich überhaupt hier bin und finde das auch ein bisschen merkwürdig, dass hier niemand ist, um mich irgendwie in Empfang zu nehmen. Also ich weiß ja, dass ich hierher kommen sollte. Bin auch ehrlich gesagt noch so ein bisschen unsicher, warum ich der Einladung überhaupt gefolgt bin, weil das letzte Mal ist ja meiner Meinung nach so ein bisschen schräg verlaufen. Oh, ein bisschen. nur so ein bisschen, ja. Ja, deswegen bin ich mir tatsächlich nicht so ganz sicher, warum ich hier bin. Ich vermute, die Neugier hat mich getrieben. Ich bin halt doch irgendwie neugierig und schaue mich so ein bisschen suchend um, ob irgendwie noch anders da ist, ob der Wirt irgendwie wieder zurückkommt, damit ich ihn mal fragen kann. Aber ich sehe niemanden. Drehe mich wieder zu meinem Gesprächspartner zurück. Lediglich ja. Der Wirt ist halt immer mal, also den würdest du schon sehen, es kommen keine neuen Gäste rein, das nicht. Ab und an verschwindet er halt in einem Lager mal so für eine Minute, aber ansonsten ist der da. Okay, dann schaue ich mich noch mal ein bisschen um und stehe mal auf und würde an den Tresen zum Wirt gehen und versuchen, ein Gespräch mit ihm zu starten. Und mal schauen, ob ich einen Ton aus ihm rausbekomme. Ja, einen Ton kriegst du raus. Ja, guten Abend. Bin hier verabredet, beziehungsweise ich hatte eine Einladung erhalten. Sie wissen nicht zufällig, von wem diese kam oder ob hier jemand kommen sollte. Hallo, verstehen Sie mich? Ja. Ja? Ganz gut. Könnten Sie mir antworten? Wissen Sie irgendetwas über diesen Ort als Treffpunkt, so absonderlich es scheinen mag? Er mustert dich ein bisschen, mustert auch die anderen beiden und streckt mal die Hand raus und macht so eine Geste, so als ob er irgendwie, ja, gib her oder sowas. So eine Geste macht er. Mhm. Möchten Sie Geld für Informationen oder ich verstehe es gerade nicht. Was möchten Sie denn von mir? Und er macht dieselbe Geste nochmal. Ich möchte herantreten an den Tresen. So von hinten schleiche ich mich so. Oh Gott. Und Missaino. Ja, ich komme auch mal näher und stelle mich dazu, damit ich hören kann, was geredet wird. Ich möchte ihm mit so einer Schnipsbewegung möchte ich ihm so die Visitenkarte in die Hand schnipsen. So. Sind Sie auf der Suche nach diesem Stück? Er hebt die Karte an, guckt, wendet sie fast einmal mit seinen Fingern drüber, als ob er irgendwas suchen würde auf der Karte, was irgendwie raussteht oder sowas. Und schiebt sie euch wieder rüber, meint, dritte Tür. Und putzt dann wieder ein Glas. Dritte Tür, ist das zu erkennen, welche Tür er damit meint, oder? Nee, nicht so wirklich. Also sehr schroff, okay. Nur so vorgetragen. Ich überlege mal, welche Tür die dritte sein könnte und zeige dann auf die und sage, diese da? Und er so, ja, drei, ja. Dritte Tür, ja, natürlich. Oh Gott. okay. Ja, ich schaue ihn auch so ein bisschen entnervt an, weil mir das irgendwie, das geht mir gerade ziemlich gegen Strich. So wie er uns hier behandelt. Zahlende Kundschaft, unglaublich. Ich möchte ihm. Du hast doch gar nichts gezahlt. Ich habe die Absicht zu bezahlen. Na toll, super. Wobei ich mir das bei dem Wein doch mal überlegen möchte. Ich möchte ihm zuzwinkern. Und dann möchte ich zu dieser Tür gehen. Okay, kannst du machen. Auch wieder dunkles Holz. Es ist wohl alles aus einem Guss hier, alles aus einem ekligen Guss hier gemacht. Und auch sogar dieselbe Klinke wie draußen an der Haustür. Soweit. Und, ja, ich möchte meine Mitstreiter kurz ansprechen, da ich davon ausgegangen bin, dass diese Visitenkarte nur in meinen Händen und die meiner ehemaligen Mitstreiter zu finden war. Und bin gerade etwas verwirrt. Haben wir offensichtlich alle das gleiche Ziel? Sie haben auch diese Visitenkarte erhalten? Ja. Sehr merkwürdig. Unter welchen Umständen, wenn ich fragen darf? Naja, also sie wurde mir zugeschickt, oder was meinen Sie jetzt? Ja, also ich habe meine quasi direkt bekommen. Ich habe nichts zugeschickt bekommen. Okay. Nee, also ich hatte mit dem Herrn zwischenzeitlich per Brief Kontakt. Ich bin Bibliothekar und er hatte die Bibliothek, in der ich arbeite, mal kontaktiert, um da nach einigen speziellen Büchern zu fragen, ob wir die für ihn besorgen können. Und da sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen über die Thematik. Und dann bekam ich diese Einladung. Interessant. Wenn, das verstehe ich nicht, aber... Die Karte, die Maya auch hingeschnipst hatte auf den Tresen, sah auch genauso aus wie die anderen. Da habt ihr jetzt auf dem schnellen Blick so keine Unterschiede jetzt gesehen. Wäre es eigentlich schlau, die wieder mitzunehmen? Ach, er hat sie die wieder rübergeschoben zumindest. Okay, also okay. Du hättest sie einfach mitnehmen können. Das ist kein Problem. Ich nehme sie auf alle Fälle wieder mit. Wer weiß, ob ich nur mit dieser Karte hier wieder rauskomme. Ja, ich will mir die Tür gern nochmal anschauen. Du hattest sie gerade beschrieben, dunkles Holz. Sehr unspektakulär. Also es ist eine sehr unspektakuläre Tür. Ist sie verschlossen? Kann ich einfach mal dran rütteln? Du kannst die Klinke runterdrücken. Also ich gehe davon aus, sie ist offen, wenn er da drauf zeigt. Ja, genau. Sie ist auch dementsprechend offen. Du kannst es soweit die Klinke runterdrücken und knarzend geht die Tür auf. Was für ein Abenteuer, meine Herrschaft. Ich glaube, wir sollten da jetzt mal reingehen. Ja, nach Ihnen, meine Damen. Also ich muss sagen, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, damit einfach tatsächlich hinter irgendwelche Türen in diese Räume einzutreten. Also ich halte mich etwas im Hintergrund. Ich will erst mal schauen, was da passiert. Eine nicht beleuchtete Treppe führt hinunter und ihr könnt eine weitere Tür sehen. Ist ja heimelig hier. Und eine leichte Kurve macht es nach links dann, wo dann auch diese Türe ist. Das Licht, das Restlicht von oben aus der Bierklause strahlt herunter, sodass ihr gerade so noch die Tür sehen könnt. Links und rechts schwarzer Stein, wie das Kopfsteinpflaster auf den Straßen vorher, schwarzer Stein. Modriger Geruch, halt ein Keller anscheinend. Hier riecht das, wie mein Wein geschmeckt hat. Oh Gott. Ich möchte. Ich würde jetzt einfach mal runtergehen. Also wir sind ja hier in einer Kneipe und da wird ja im Keller nichts Schlimmes sein, oder? Ich möchte mal horchen, zumindest einmal kurz, ob ich irgendwas hören kann. Kannst du gerne einmal eine Probe durchführen, ja? Ich würfele. Und habe eine 7 gewürfelt. Und ich höre. Ich horche in den Gang. Du hörst aus einer wohl größeren Entfernung einen Plattenspieler, der wohl ziemlich laut eingestellt worden sein muss. der wohl eine Musik spielt. Aber was genau kannst du dann ja doch nicht hören? Nur halt, dass irgendwie wohl jemand sich Musik angemacht hat. Hören Sie das auch? Hören Sie auch diese Musik? Wenn man sich an die Tür drückt. Wenn es ziemlich laut ist, dann. Wenn man sich an die Tür drückt, dann hört man, also dann würde man es hören. Ja, da läuft Musik. Da unten ist offensichtlich irgendjemand. Na, das klingt doch nach einer Party. Da sollten wir unbedingt schnellen Schrittes einmal gucken gehen. Na, Sie sind schon sehr Party neugierig, ist, oder? Das weiß ich jetzt nicht, aber. Es ist berufsbedingt. Ah. Ja. Ich wüsste auf jeden Fall gerne, warum ich jetzt hingereist bin, was mich erwartet. Von daher würde ich jetzt einfach gerne mal runtergehen. Ja. Du kannst auch durch diese Tür einfach, sie steht soweit offen. Ja. Und es sind noch ein paar Treppenstufen, die sich in einer Kurve verlieren. Und dann steht ihr vor einer Tür, die anscheinend aus einem anderen, neueren Material geschnitzt wurde oder hergestellt wurde. Und wenn ihr diese wieder runterdrücken wollt, scheint sie verschlossen. Ihr habt ein bisschen, ein Kerzenlicht ist da schon nochmal, also in diesem kleinen Zwischenstück, dass man die Tür soweit und dass man auch die Tür gut sehen kann. Und auch der Knauf ist so ein Rundknauf. Sieht anders aus als bei den anderen Türen soweit. Ja. Ja, und hinter dieser Tür ist Nee, die, zu die, hören, oder? Ja, immer noch, genau. Da hört er immer noch ein bisschen besser sogar. Es ist wohl zeitgemäße Musik, kein Klassikstück, so ein durchaus was Tanzbares. Ein guter Charleston. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ab wann der rausgeht, aber bestimmt, ja. Das ist so der 20er Jahre. Ja, ja. Typische. Ich war mir gerade ganz kurz unsicher, ob der nicht sogar schon später war, aber nee, stimmt. Nee, das passt schon. Ja, ich würde einfach mal anklopfen. Du klopfst an, wartest ab, doch scheinlich, also wenn da jemand auf der anderen Seite hören wäre wohl, könnt ihr das wohl hören? Weiter weg würde das wohl die Musik überspielen in dem Moment. Hm. Okay. Dann, ja, meine Damen, sollen wir einfach mal eintreten. Immerhin sind wir alle ziemlich weit gereist, um hier hinzukommen. Und, aber sehr gerne. Öffnen Sie doch die Tür. Ja, okay. Aber der Knauf gibt nicht nach. Oh, okay. Dann ich rüttel so ein bisschen an der Tür, versuche da irgendwie. Also, sie ist wirklich abgeschlossen oder ja. Ist verklemmt oder kann ich das irgendwie erkennen, woran es liegt? Du kannst ja mal. Mach mal bitte eine Probe auf Verborgenes erkennen. Ja. Oh Mann, ey, ich habe 50 und ich habe 51 geworfen. Ja. Du. Es entgeht mir. Dir entgeht es. Du hattest gesagt, in diesem Gang ist Kerzenlicht, richtig? Ja, das ist eine Kerze in einer kleinen Alkove. Mhm. Ich würde mir die Kerze nehmen und so ein bisschen an diesen Türknauf rumleuchten, um zu schauen, ob da irgendwie, weiß ich nicht, ob ich vielleicht irgendwie was sehe. Bevor du dich mit der Kerze rumschwenken kannst, fällt dir auf, dass hinter der Kerze ein paar in Knopfgröße Steinchen liegen, die wohl angemalt wurden und die unterschiedlich schwer anscheinend sind, trotz alledem, wenn du sie einmal berühren solltest. Mhm. Ja, ich würde diese Steinchen in die Hand nehmen und sie mit der Kerze beleuchten und den anderen beiden zeigen. Schauen Sie mal, was ich hier gefunden habe. Die sehen doch nicht so aus, als würden sie hierher gehören, oder liege ich da falsch? Zeigen Sie mal her. Ich würde es mir gerne noch mal genauer anschauen. Ja, also ich leuchte so mit der Kerze darüber. Knopf groß. Ihr habt einen schwarzen, einen grünen, einen roten und einen violetten. Und die sind halt unterschiedlich schwer, ja. Hm. Also die sind aber gleich groß? Die sind gleich groß, ja. Was für ein Material war das? Das würdest du wohl auf Stein schätzen. Metall, Stein, irgendwie sowas, Marmor. Ja, also im ehesten vielleicht Marmor, sowas. Aber wenn die gleich groß sind und alles das gleiche Material, können die ja nicht unterschiedlich schwer sein. Ja, seltsam. Sehr merkwürdig. Ich stupse die so ein bisschen mit dem Finger an. Ja, du stupst einen Marmorstein an. Es tut deinem Finger etwas weh. Wie war das? War da irgendwas drauf? Unterschiedliche Farben. Ja, unterschiedliche Farbe, aber es ist jetzt nichts drauf zu erkennen, dass da nicht irgendwas drauf steht, oder? Nee. Ich würde mal mich nochmal irgendwie so suchend rumdrehen und schauen, ob ich in diesem Gang noch irgendwie was anderes finde, vielleicht andere weitere Steinchen oder irgendwas, wo ich die, weiß ich nicht, reindrücken könnte oder so. Dann mach doch noch mal eine verborgenes Erkennenprobe, ob du etwas Verborgenes erkennst. Ja, sehr gerne. Ich bin kläglich gescheitert. Ich bleibe blind. Also jetzt, wo ich die Steine gesehen habe, kann ich mich noch mal gezielt nach Steinen oder etwas Ähnlichem umschauen und es noch mal probieren. Weil nach was gerade möchtest du dich speziell umgucken? Beschreibst du mal. Ja, ob ich noch mehr von diesen Steinen irgendwo sehe. Ach so. An den Wänden oder an der Tür irgendwas, was darauf hindeutet, dass es dazu passt. Weil gerade war die verborgenes Erkennen-Probe ja eher unspezifisch. Und jetzt habe ich was, worauf ich mich fokussieren kann. Du guckst rum und schaust dich in diesem kleinen Abschnitt etwas um. Möchte Luisa noch in der Zwischenzeit irgendwas machen, in der Minute? Das Einzige, was ich machen würde, ist einmal so über diesen, also da, wo diese Steine liegen, einmal so drüber gehen mit der Hand, ob ich irgendwie merke, dass etwas davon durch das Gewicht sozusagen ein wenig nachgibt. Da, wo die vorher lagen? Ja, also irgendwie so diese Umgebung. Also als. Ja, du merkst, wenn du da reinfasst, dass diese Stelle wohl leicht eingelassen ist. Also sie ist, es ist wie so ein kleines, als ob sich da. Es ist halt eine kleine Einlassung, aber für alle gleich. Es ist halt eine ovale Einlassung, wo die halt alle drin lagen. Das schon. Aber nur als ob es halt ein Ablageort einfach nur ist und damit die nicht wegkullern. Okay, also es ist nicht so, dass wenn ich da jetzt mehr Steinchen drauflegen würde, dass da irgendetwas nach unten sich runter bewegt und dadurch irgendetwas geöffnet wird. Nee. Dann fällt allerdings dem Paul nach einer Weile spezifisches Suchen auf. Es gab ja, hast ja ungefähr eine Größenvorstellung, wonach du jetzt suchst, fällt dir auf, dass in den Ecken der Türen ähnlich große Löcher sind, die wohl auf die Größe passen würden. Okay, also würde ich darauf hinweisen hier, das sieht aus, als wäre es dafür gemacht, dass die Steine da reinpassen. Vielleicht sollten wir das mal probieren. Oh, ein Puzzle. Hm. Ja. Ja, ich gebe jedem meiner Mitstreiter einen Stein und habe selber noch zwei und würde die links jeweils oben und unten mal reindrücken. Was genau? Ich kann dir gerade noch nicht ganz folgen. Was möchtest du machen? Was genau möchtest du machen mit welchem Gegenstand? Mit den Steinchen, die ich da habe. Mhm. Da waren doch jetzt Löcher. Oder habe ich das genau gerade falsch? Genau, du hast vier Löcher in dieser Tür. Oben links, oben rechts, unten links und unten rechts. Genau, und ich drücke oben links und unten links jeweils ein Steinchen rein. Welchen weil ich denn? Ja zwei habe. Ich habe noch den schwarzen und den grünen. Wo machst du denn den schwarzen rein? Links unten. Und den grünen links oben. Okay, den schwarzen links unten. Links unten, der verschwindet der Stein. Mhm. Links oben links oben machst du den grünen rein. Mhm. Dann rumpelst kurz einmal und er fällt aus einem der Löcher wieder auf den Boden. Ich bücke mich und hebe den Stein wieder auf, schaue ihn an, ob er irgendwie, weiß ich nicht, also nicht ganz gleichmäßig geformt ist, weil ich mir gerade nicht so ganz erklären kann, warum er da wieder rausgefallen ist. Nee, das klang so, als ob es wie auf einer Murmelbahn irgendwie einfach langgekullert ist, so. Und dann kam er halt irgendwo wieder raus. Ja, jeder Stein passt für eine spezielle Stelle, also müssen wir einfach alle Kombinationsmöglichkeiten ausprobieren, bis es passt. Denke ich mir. So. Kann man denn von außen sehen? Ich meine, die haben ja unterschiedliche Farben. Ist da irgendwie eine entsprechende Farbe irgendwie an diesem Loch, dass man das sehen kann? Tatsächlich, wenn du dir die kurz genauer ansiehst, ist an dem unten links, der ja verschwunden ist, also den schwarzen, war am Rand ein bisschen was schon abgeblättert, aber bei den anderen kannst du nichts finden. Ja, also ich würde es einfach ausprobieren und meinen Stein versuchen. Wo war noch was jetzt frei? Links oben zum Beispiel? Ja. Genau, links oben rein. Den schwarzen rein. Ja, dann suche ich links oben den Stein, den ich habe, reinzudrücken. Ich weiß jetzt nicht, welchen Stein ich bekommen habe. Ich habe dir den violetten gegeben. Okay. Versuche ich es mit dem violetten Stein. Links oben, okay. Du steckst ihn rein soweit. Und es ruckelt erst ein bisschen, aber dann bleibt der Stein verschwunden. Das sieht ja erstmal gut aus, oder? So, ich habe immer noch den grünen in der Hand und würde den mal rechts oben hineinstecken. Und er fällt dir wieder entgegen. Gut, und in dem Moment, glaube ich, können wir es dann abkürzen. Ja. Du wirst jetzt wahrscheinlich rechts unten dann den grünen und den roten oben rechts. Richtig. Aber ihr habt, das war jetzt Trial and Error, richtig? Also ihr habt nicht, Doch, ich wollte gerade fragen, ob ich auf Idee würfeln dürfte. Ja, kannst du gerne machen. Kannst du gerne einmal machen jetzt. Könnt ihr alle machen, bitte. Ja, okay, ich habe die Probe geschafft. Auf einmal auf Idee. Achso, ich habe immer noch keine. Also ich habe eine 4. Also okay. Ich habe eine sehr gute Idee. Ja, ich hatte auch eine. Und gerade als er den grünen reinmacht, kommt es euch und ihr denkt so, oh Mann, und zückt eure Visitenkarten raus. Ja. Ah. Ich halte die Visitenkarte so ein bisschen ins Kerzenlicht und mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Okay, ja. Also ihr habt es jetzt mit Trial and Error durchaus hingekriegt, ja, aber es war eigentlich... Ja, zum Glück gibt es bei 4 Steinen nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten. Dann, sonst hätte es etwas länger gedauert. Und Gott sei Dank kamen die Steine wieder raus. Also... Ja. Nö, jetzt naja, ich glaube, wenn da jedes Mal die Tür komplett kaputt wäre, wäre das ein bisschen zu teuer für dich. Gut, die Steine sind verschwunden. Ja, ich würde noch mal an der Tür oder an der Klinke rütteln. Oh, und sie geht auf. Sie ist, die Tür ist auch dicker als erwartet. Und ihr könnt sie aufmachen. Sie geht frisch geölt auf. Und ihr guckt in einen anscheinend moderner oder frisch gemachteren Kellergang, auch wieder ähnlich schmal, und nach einer Kurve seht ihr eine halb offen stehende Tür. Die Musik, ja, es ist ein Charleston, ihr hört das jetzt immer besser, ihr hört auch ein paar Stimmen, Männer wie auch Frauen, die etwas weiter wohl Spaß haben und ja. Der kleine Miniflur ist auch mit einem Fußabtreter bei dieser offenen Tür wurde da abgelegt und der ist ganz gut beleuchtet. Der hat mehrere Alkoven links und rechts, wo eine Kerze erst frisch wie heißt es denn? Frisch eine Kerze reingestellt wurde, so, das wollte ich sagen. Oh. Ja, mir scheint, wir haben den Quell der Musik gefunden. Ja, und wir scheinen auch Menschen zu sein. Ja, es scheint nicht so, als wären wir nur von einer Person erwartet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sehr seltsam. Ich dachte eigentlich auch, dass ich mich alleine mit jemandem treffen werde. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man nicht alleine in fremden Gefilden herumwandert. Ja, das stimmt. Ich möchte den Hund schon mal vorsorglich in meine Leinentasche, so, also dass er oben so rausguckt, aber dass er nicht in diesem Trubel verschwinden kann oder geklaut wird oder sowas. Pack ich ihn da rein. Und dann hake ich die beiden Herrschaften, Damenschaften unter und dann betreten wir den Raum. Und möchten uns der Party anschließen. Wehrt sich jemand dagegen? Oder lässt du das? Nee, ich bin ja, wie gesagt, so ein bisschen gebranntes Kind. möchte eigentlich erstmal kurz. Ja, genau. Ich möchte erstmal kurz in den Raum reinschauen, bevor ich dann tatsächlich komplett im Raum drin stehe. Also, ich bin so ein bisschen weg. Dass ich so eingehakt werde, aber ich wehre mich jetzt auch nicht dagegen. Also gehen quasi Luisa und Paul, das passt auch noch nebeneinander, das geht auch noch drei nebeneinander, wäre nicht so drin, aber ihr geht zwei vor und Ava würde sich quasi etwas in zweite Reihe begeben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich drücke mich so langsam hinterher und schaue erst mal, was da so passiert. Okay. Ihr kommt anscheinend in einen Vorraum, wo Kleiderständer stehen, wo Schränke stehen, wo eine über der nächsten Tür, also es ist halt ein quadratischer Raum, euch gegenüber ist nur eine Tür und über dieser Tür steht Concordia in so einem Halbbogen geschrieben. Die Musik und die Lautstärke von gegenüber des Zimmers weist wohl darauf hin, dass dort eine Art Feier gerade tatsächlich stattfindet. Der Boden ist mit Teppich gesäumt. Ihr merkt auch, dass da schon beheizt wird. Und es riecht so, als hätte jemand Sandelhölzchen angezündet. Ja, ich habe ich nehme jetzt nicht erwartet, nachdem die Kneipe oben so unschön war. Ja, ich bin auch angenehm überrascht von diesem angenehmen Duft, nachdem es da oben so ekelhaft mudrig war. Sind auf den Kleiderständern, ist da Kleidung drauf? Ja, da ist so Kleidung drauf, die man bräuchte, um sich halt, also so Hüte und Mäntel, damit man halt rausgehen kann. Also klassische Garderobe im Prinzip. Ja, vollkommen normal eigentlich. Von Männern und wie von Frauen. Regenschirme, so Spazierstöcker und so. Das, was man halt auch in so einem, Hauseingang erwarten würde. Aber schon gehobene Kleidung oder einfache Kleidung? Ah, sowohl als auch. Also mal einfache Leinenmäntel, mal etwas Feineres. Da ist durchaus das eine oder andere Schmuckstück zu sehen. Ich betrachte die Kleidung so ein bisschen und also ich bin überrascht, dass im Keller von so einem ungehobelten Klotz wie diesem Hartmann sich doch so schmucke Kleidung befindet. Sehr merkwürdig, was dieser Hartmann für Gesellschaft in seinem Keller zu haben scheint. Ja, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber mein lieber Paul, ich frage mich die ganze Zeit, was bedeutet dieses Wort über der Tür? Concordia. Concordia. Ich habe Latein gelernt. Weiß ich, was das bedeutet? Concordia, ja. Fällt dir was? Ich muss mal gerade ganz kurz gucken, welchen Wert du denn nochmal hattest. Ist Concordia nicht die Eintracht? Genau. Ist die Eintracht. Die Eintracht. Ist ein Fußballclub. Herzlich willkommen. Ich wollte nur noch mal gucken, was du in Latein noch mal hast. Ich war nicht so schnell. Aber das Wort... Ja, da habe ich 30 und ich habe jetzt gerade auch mal hier jetzt mal Out-Game geschaut. Das ist, ja, ist eine Göttin aus der römischen Mythologie und von daher würde es mit dem Latein ja passen. Eintracht, ja, genau, passt soweit. Muss ich darauf würfeln? Mit 30, nein, das ist, nee, das ist also als einzelnes Schlagwort so, da okay. Du ja nicht völlig unbelesen bist, ist das okay. Ja. Ja, dieses Wort bedeutet normalerweise Eintracht. In welchem Zusammenhang das hier gemeint ist, weiß ich allerdings nicht. Aber das ist faszinierend. Hatten wir nicht auf dieser Visitenkarte so eine römische Münze und dann dieses lateinische Wort? Ja, das stimmt. Ist euch vielleicht irgendwie, habt ihr vielleicht eine Idee, wer diese zweiköpfige Person sein könnte? Wissen wir das? Also können wir das wissen? So rein geschichtlich. Also es hätte jetzt sein können, dass irgendein Götter ein Gott ist, der mit zwei Köpfen dargestellt ist von Cordia. Das hätte ich jetzt noch gedacht, dass man das vielleicht als Geschichte Bibliothek hat. Geschichte geskillt. Keine Ahnung, ob das ob ich sowas wissen kann. Ich habe Geschichte auch. Ihr könnt ja mal überlegen, geschichtsmäßig genau was wofür das stehen könnte. Ja, ihr könnt ja mal überlegen. Das wäre eine Geschichtsprobe in dem Moment. Ja, also soll ich würfeln? Ja, genau, ihr könnt ruhig würfeln. Nee, ich habe eine 95. Ja, also irgendwie sieht es so ein bisschen griechisch aus, aber es könnte auch römisch sein. Aber wer das ist, keine Ahnung. Ich bin normalerweise auch sehr belesen, aber ich muss leider passen. Ich habe keine Ahnung. Das stimmt. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Na gut. Das kann uns doch bestimmt einer von den Leuten auf dieser Party erzählen. Ja, wenn wir da erstmal eintreten und gucken, wer da so ist, dann werden wir bestimmt alles erfahren. Ja, ihr möchtet eintreten. Also ich frage immer nicht, dass ich euch jetzt was vorneweg da nehme. Ihr wollt also eintreten jetzt, die nächste Tür durch. Ja. Okay. Ihr geht weiter und kommt auf eine Kreuzung. Und diese Kreuzung ist auch angenehm dekoriert mit Wandteppichen. Und also es soll heimelig wirken, das sieht man schon. Rechts ist eine Tür, die ist allerdings verschlossen und zwei weitere Türen, wo auch wieder Blechschilder mit WC und WC. Ganz wichtig, ne, dass man in irgendwelchen Höhlen immer nochmal an die Klos denkt. Das muss man immer dran denken. Und auf der linken Seite könnt ihr durchgucken. Da ist wo ein langer Saal mit vielen, vielen Plätzen. Plätzen vor Kopf. Und da geht es dann auch nochmal um die Ecke. Sieht so ein bisschen aus wie die Mini-Version von dieser Hogwarts-Halle. Wenn ihr euch das vorstellen möchtet. So eine Mini-Mini-Version davon. Vielleicht ein Speisesaal oder sowas in der Ecke. Allerdings die Musik und die Feierlaune kommt wohl von der Tür euch gegenüber, die auch so nur ein Viertel geöffnet ist. Mich hat die Neugier gepackt, muss ich zugeben, weil ich diese schicke Kleidung nicht erwartet habe. Ich bin mal so mutig und gehe zur Tür und würde versuchen, so einen Blick zu erhaschen, was in diesem Raum vor sich geht. Und in diesem Raum, da kommt auch dieser Sandelholzgeruch her, in diesem Raum scheinen wirklich einige Leute zu tanzen. Da sind bestimmt, wenn dich jemand fragen würde, würdest du wahrscheinlich sagen, oh, vielleicht bestimmt 20 Leute oder sowas da drin. Es herrscht ausgelassene Stimmung, Musik spielt und du hast mehrere Tische auch noch in dem Raum, die aber mehr so an den Rand stehen. Du kannst es aber nicht ganz so genau erkennen. Und ja, dort auch sind Menschen, die unterschiedlichstem Stand vielleicht sind. Du siehst halt immer nur Leute vorbeihuschen, aber siehst immer eine Frau in einem schönen Kleid, aber auch jemanden, der wohl Bauarbeiter sein könnte, sowas in der Ecke. Mhm. Und habe ich irgendwas noch vergessen? Nö, das erklärt erstmal die Eindrücke ganz gut. Okay, also ich empfinde die Stimmung tatsächlich als sehr fröhlich und nicht irgendwie bedrohlich und wende mich zu meinen Begleitern um und wink sie so leicht zu mir heran, so, psst, kommen Sie mal her, schauen Sie mal. Ja, das sieht schon einladend aus, würde ich mal sagen. Ich war schon lange nicht mehr auf so einer Veranstaltung. Wollen wir hineingehen? Auf alle Fälle, ja. Ja, ich stoße die Tür etwas weiter auf und dann würden wir den Raum betreten. Wie stößt du die Tür auf? Polizei. Damn, motherfucker, yeah. Nein, ich gebe ihr so einen leichten Schubs mit meinem Arm, so mit dem Unterarm drücke ich sie so ein bisschen weg. Okay. Sodass sie halt etwas weiter aufgeht. Und ihr alle drei seht, es könnte die Party des Jahrhunderts sein. Ihr seht aus wirklich 20, 25 Leute, die tanzen, die an Tischen sitzen und dort was essen. Ihr seht auch einen größeren Kuchen auf einem der Tische stehen. Es wird wohl etwas gefeiert. Und nach einer kurzen Weile, wo ihr dazu guckt, und auch es bestätigt sich nochmal, also da sind anscheinend wirklich Leute unterschiedlichen Standes, die dort zusammen tanzen und Spaß haben, Männer wie auch Frauen, auch unterschiedlichster Nationalität. Also das scheint nicht alle ursprünglich, also sind auch aus anderen Ländern, das wollte ich sagen. Und ihr habt dann, guckt halt eine Weile und es werden nach Gesellschaftsschichten und Altersgruppen auch alles dabei? Oder? Ja, ich sag mal gerade volljährig bis zum alten Tatterkreis ist das auch durch und durch. Hm. Und ein oder andere Paar wird dann auf euch aufmerksam und verlangsamt auch den Tanz und mustert euch, wie ihr da so steht. Und nach einer, es ist keine Minute, löst sich eines der Paare und euch kommt ein verschwitzter Mann entgegen, also leicht verschwitzt vom Tanzen, und ein Mann um die 40 herum, den auf jeden Fall Ava noch kennt. Bei Luisa weiß ich es nicht und bei Paul weiß ich es auch nicht so ganz genau. Wohl eher nicht. Aber Ava kennt ihn auf jeden Fall als den Vadim Kurenschkin, der sich mit offenen Armen euch ansteuert und meint, ah, da seid ihr endlich. Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr. Ja, guten Tag. Ja, hallo. Ich bin überrascht, Sie hier unten zu sehen. Und also ich dachte irgendwie, wir treffen uns an einem anderen Ort. Und er streckt euch zum Gruß die Hand entgegen. Ja, ich bin ja nicht unhöflich und schüttel ihm die Hand. Und ziehe meine Hand aber dann auch rasch wieder zurück. Okay. Ich auch. Ich begrüße ihn ganz normal und höflich. Ich möchte ihm so die Hand so hinhalten, so wie bei so einem Handkuss. So. Ah, ach, da geht er gerne auch drauf ein. Ich freue mich sehr, Sie haben eine wirklich großartige Party. Ah, nun, nicht ganz meine Party, aber vielen Dank trotzdem. Wenn ich das noch richtig rausbekomme, Sie waren Dr. Ava Black, helfen Sie mir, Black Wood? Blackstone. Sie waren, meine ich, Herr Hummel und Sie waren, glaube ich, Frau Petit. Ja. Und das, ich bin es immer noch. Das müsste immer noch. Und ich sehe schon, Sie haben auch einen Begleiter mitgenommen. Ein Begleiter? Den Hund meinen Sie? Ach so. Ja, der Hund. Ah, meine gute Morcherie darf natürlich nicht fehlen. Ja, natürlich ist auch sie eingeladen. Ich bin erfreut. Aber Sie haben sich eine wirklich sehr ungewöhnliche Stelle für diese Party ausgesucht. Er kichert etwas vergnügt und meint, nun, und er scheint, das ist bei ihm so ein bisschen komisch. Also, Sein Name verrät ja auch schon, dass er wohl aus der Ecke Ostern kommt, aber dieser Akzent manchmal ist nicht ganz beständig. Also manchmal wechselt das so ein bisschen in andere Akzente, so wirkt das fast so ein bisschen. Und dann meint er zu euch, meine Lieben, der Herr Hastings hat gleich Zeit für euch. Jetzt haben wir natürlich hier diese Feier. Meine Lieben, könnten wir die Party bitte verlagern in den Essenssaal? Wir haben neue Gäste für unsere Gesellschaft. Könnten wir bitte? Und mit den Worten nimmt er auch, macht das Grammophon, nimmt er soweit die Nadel runter und man hört auch schon mehrere Leute dann so, oh Mann. Und die Damen und Herren beäugen euch schon recht interessiert. Ich möchte entschuldigen, die Schultern hochziehen und lächeln. So. Wir können nichts dafür, dass die Party vorbei ist. Aber ich würde auch sagen, sie müssen jetzt nicht wegen uns was unterbrechen. Also, doch. Das ist die Ehrensache für die Neuen. Der Hastings, wir kommen gleich dazu. Bleibt einfach im Raum, man wird sich um euch kümmern. Und in dem Moment, wo schon fast die Letzten weg sind, kommen aus einem Nebenraum noch ein Herr und eine Dame, wohl frisch angezogen, aus einem Nebenzimmer weggestürmt, peinlich berührt. Oha. Er wohl von einem etwas besseren Stand, sie wirkt eher wie von einem... Entschuldigen Sie, was ist das hier für eine Party? Ein Geburtstag, ein ganz normaler Geburtstag in unserem Haus. Okay. Nichts. Diese beiden, wir haben schon lange vermutet, dass die beiden etwas miteinander hätten, aber jetzt haben wir natürlich endlich Gewissheit. Nun, ihr beiden, abend euch in den großen Saal. Wir verlagern die Feier etwas. Und er nickt euch nochmal zu und die beiden Turteltäubchen laufen auch möglichst flüchtend vor euren Blicken hinfort. Und zu eurer Rechten ist ein längerer Tisch und einer der Gäste hat sich wohl nicht entfernt, sitzt da bei einem Kamin. Hinter dem Schreibtisch, neben ihm wäre noch ein freier Platz frei und vor ihm sind vier Plätze. Und er meint dann zu euch, meine Lieben, darf ich euch bitten? Und es ist ein älterer Mann, ungefähr 60 Jahre alt, Vollbart gepflegt, lächelt, ist könnte quasi der gute Herr Hartmann aus einem Paralleluniversum sein. Er spricht. Und er spricht sehr deutlich auch und freundlich und meint, darf ich euch alle bitten? Ich bin so ein bisschen verwirrt und schaue ihn an und sage, ja, bitten wozu? Und er deutet dann auf die Plätze. Ach so. Okay. Ich schiele nebenbei noch so ein bisschen auf den Kuchen und setze mich. Ja, bei ihm ist eben, also es gibt bei den größeren Tischen einmal zu eurer Linken, wenn ihr reinkam, war ein Dreiviertelkuchen noch und bei ihm steht auch einer, der so zur Hälfte noch da ist. Da nehmen auch noch einige Teller. Ihr wollt euch zu ihm setzen? Ja, natürlich. Ja. Und als er euch setzt, deutet er einmal zum Kuchen, so als ob, ihr könnt euch nehmen. Und dann meint er, nun, willkommen, meine drei, zur Gesellschaft der Kannibalenvereinigung Hamburg. Was? Sie scherzen. Ich war gerade dabei, mir ein Stück Kuchen zu nehmen. Meine Hand geht dann doch erstmal wieder zurück. Und er fängt eure Blicke ein. Entschuldigen Sie, was ist das für ein Kuchen? Schokoladenkuchen. Das Geheimnis, 60 Jahre alt zu werden, ist es, die Jüngeren ständig zu verkohlen. Ich sage es Ihnen. Das ist großartig. Gleich wieder 2 Jahre gejüngert. Nein, natürlich essen wir hier keine Menschen auf. Sonst wäre wahrscheinlich die Laune ja auch nicht dementsprechend. Nein, wir sind natürlich... Nun, haben Sie schon... Haben Sie es denn schon... Ach, der Kuchen ist übrigens einfacher Schokolade. Haben Sie es denn schon... Nein? Was? Bitte? Wissen Sie denn schon, worauf Sie sich hier... wo Sie eigentlich hingekommen sind? Nein. Wir haben keine Ahnung. Aber Sie werden es uns bestimmt jetzt verraten. Das stimmt. Da haben Sie recht. Das ist absolut richtig. Ich fange währenddessen an, mir Kuchen zu nehmen, bin noch etwas skeptisch, aber nachdem ich ihn dann probiert habe und feststelle, dass es wirklich Schokoladenkuchen ist, bin ich beruhigt. Es ist wirklich Schokoladenkuchen. Es ist hausgemachter Schokoladenkuchen. Also mir ist die Lust auf Kuchen. Ich stelle den Teller wieder ab und schaue den Mann fragend an. Nun, meine drei, jetzt wiederholt wieder eure Namen und auch diesmal korrekt. Und greift dann auch zu einer Tasche, eine Ledertasche, die er bei sich stehen hatte, kramt ein paar Zettel hervor und meint dann, nun, Sie drei haben ja eine Einladung bekommen. Richtig? Ja, das ist richtig. Dann natürlich, sonst wärt ihr natürlich alle nicht durch unsere Sicherheitstür gelangt. Deswegen, die braucht man ja, durch diese Sicherheitstür zu kommen. Natürlich, ja, deswegen kündigt sich das natürlich immer alles etwas an. Nun, gut, dass wir sie hatten. Sicherheit wovor? Nun, zu ihren Sicherheitsstandards. Nun, es muss ja nicht jeder hier wissen, was hier so geschieht und auch die rauschenden Feiern, sonst könnten wir hier bald anbauen, verstehen Sie? Also das geht natürlich nicht. Nein, Sie sind natürlich in der Janusgesellschaft, meine Lieben, in der Janusgesellschaft. Deswegen auch auf Ihrer Visitenkarte der Gott Janus der Mythologie. Wenn Ihnen das vielleicht jetzt was sagt. Ja, jetzt fällt es mir ein. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was das für ein Abbild ist. Es dämmert so langsam. Bitte? Es dämmert so langsam. Es dämmert so langsam. In meinem Kopf. In meinem nicht. Ich bin leider überhaupt nicht in Geschichte bewandert. Aber Sie könnten mir das doch bestimmt einmal erklären, was dieser Gott Janus ist, Herr Hastings. Ja, oder? Natürlich. Und er... hebt den Finger an und meint dann so ein bisschen, als ob er das so schon 100 Mal gesagt hätte quasi. Janus war ursprünglich ein Licht- und Sonnengott, das männliche Gegenbild der Jana oder Diana und wurde erst allmählich zum Gott allen Ursprungs, des Anfangs und des Ende, der Ein- und Ausgänge, der Türen und der Tore, zum Vater aller Dinge und aller Götter. Und ist dann so richtig stolz, als er das wieder rezitiert hat. Ach, deswegen sind so viele Türen hier. Jetzt macht das Sinn. Das war meine Idee. Sie sind wirklich sehr clever, Herr Hastings. Ja. Ich baue ihn so ein bisschen ungläubig an. Und er setzt wieder an. Janus symbolisiert die Dualität in den ewigen Gesetzen wie etwa Schöpfung und Zerstörung, Leben und Tod, Licht und Dunkelheit, Anfang und Ende, Zukunft, Vergangenheit, links und rechts. Ha, ha, ha, ha. Wir sind nämlich zu der Erkenntnis gekommen, dass alles Göttliche, alles, was es gibt auf der Welt, immer auch einen Gegenspieler mit sich bringt. Licht und Schatten, naja, Sie verstehen schon. Und diese Dualität, daraus hat sich ursprünglich diese Gesellschaft, dieser Orden, also diese Fakultät, Concordia und alles, was drumherum noch steht, um das Ihnen kurz zu erklären, das alles, dafür stehen wir. Und... was könnten Sie sich vorstellen, warum denn dieser Orden, warum das alles hier? Ich meine, Sie werden vermutlich nicht glauben, dass wir einfach nur wilde Feste feiern. Nicht? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also die Umstände, unter denen ich die Visitenkarte erhalten habe, lassen mich glauben, dass es tatsächlich um mehr geht, als nur Spaß zu haben hier. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, in welche Richtung das hier gehen soll. Geht mir ebenso. Also wir hatten ja bisher nur schriftlich miteinander Kontakt, Herr Hastings. Und Sie hatten ja mich kontaktiert beziehungsweise meine Bibliothek bezüglich gewissen Büchern. Richtig, richtig, richtig. Kann das thematisch auch in diese Richtung gehen? Richtig, richtig, richtig. Sie drei haben diese Einladung erhalten, weil Sie eine bestimmte Profession oder Begegnung hatten, die sehr, sehr begünstigen würde, dass sie mit uns zusammenarbeiten, um das kurz einmal anzureißen. Damit Sie verstehen, wir sind die Fakultät Concordia. Wir sind ungefähr 40 Mitglieder, ein recht junger Orden, der Zeit geschuldet, warum wir auch diesen Orden neu aufmachen mussten. Und unsere Das heißt, Sie sind hier nicht die ganze Janusgesellschaft, sondern nur ein Teil davon? Ja, um das so kurz anzureißen, das nimmt es ganz gut, ja. Okay. Das stimmt ganz gut. Nun, und damit Sie den Schock weiter verdauen können, dass wir natürlich nicht eine Kannibalengesellschaft sind, unsere Grundsätze Humanität, Freiheit, Gleichheit, wie Sie vielleicht auch schon gesehen haben bei den ganzen Gästen hier, da haben wir natürlich alles mit dabei. Das erklärt aber von Ihnen wahrscheinlich immer noch nicht genau, was wir hier tun. Nun, wir interessieren uns grundlegend erstmal um Wissen. Wir möchten Dinge wissen. Wir möchten mehr wissen als alle andere und möchten dieses Wissen gleichmäßig verteilen für alle Bewohner dieses Planeten, die damit gute Dinge vollbringen wollen. Ich nicke zustimmend, weil das für mich ein sehr guter Ansatz ist, muss ich sagen. Ja, das klingt erstmal sehr vernünftig. Wie haben Sie vor, dieses Wissen zu erwerben? Und von welchem Wissen sprechen Sie denn genau? Nun, unterschiedlichste Art und Weise. Zuerst, ich bin hier sozusagen der Dekan Dr. Hastings, aber noch in spe. Wie ich schon meinte, wir sind ein frisch gegründeter Orden von anderen Standorten. Das ist hier alles etwas, nun, eine gewisse Sondersituation. Wissen, Ihre Frage nochmal zurückzukehren. Wissen ist vielfältig, wie Sie wissen. Sie können nicht alles wissen, aber alles essen. Ich halte diesen Spruch für lustig, aber eigentlich auch sehr unsinnig. Denn sollte nicht Wissen das sein, was wir alle anstreben, wo wir alle dafür sorgen müssen, so viel Wissen wie möglich zu halten, zu erschließen und das auch dementsprechend unseren Kindern und Kindeskindern weitergeben? Und um alles zu halten, um die menschliche Spezies weiter nach vorne zu bringen. Nein? Na gut. Wenn Sie mir noch nicht ganz folgen können. Hallo, hallo. Sehr toll. Hm.